Sechstes Kapitel. Gelesen von Schalkmar. Das Fest sollte jetzt seinen Höhepunkt erreichen. Kaum hatten alle Platz genommen, so sprang auch schon der Hauptmann Powertownia wieder auf und apostrophierte die Petersburger Dame folgendermaßen. Der uns gesandt, ein gütiger Himmel, du holde Schöne, dich grüßen aus dem irdischen Gewimmel meiner Leiertöne. Steig hernieder zu uns aus des Äthers Bläue und lass dich nicht verdrießen, von dieses Festes Gaben zu genießen, die wir dir spenden in Begeisterung und Treue. Die Aristokratin aus dem Geschlechter Brandweinbechter hörte dem Dichter mit lieblichem Röten zu und empfing aus seinen Händen ein Blättchen, auf dem nicht ganz orthografisch, aber mit kunstreichen Schnörkeln das Gedicht verewigt war. Die Hausfrau war entzückt, aber die Gäste waren sowohl über das Gedicht als auch über die Wahl des Augenblicks für seinen Vortrag sehr verschiedener Meinung. Doch wie dem auch sei, die ganze Gesellschaft wurde ungemein lustig, was der Postmeisterin gar nicht recht passte. Man redete so laut und lebhaft durcheinander, dass es der Hausfrau unmöglich wurde, eine etwa eintretende Pause zu benutzen, um an den verpannten Probst zu erinnern. Die Petersburgerin schien sich übrigens sehr gut zu unterhalten. Sie wisse gar nicht, meinte sie zur Postmeisterin, wie sie ihr tanken solle für das Vergnügen, das ihre Gäste ihr verschafft. Und wenn ihr etwas leid tue, so sei es nur der Umstand, den Diakon und den Hauptmann Powertownia erst so spät kennengelernt zu haben. Als Powertownia dieses Urteil hörte, sprang er auf und machte der Dame eine tiefe Verbeugung. Auch der Diakon nahm das Lob nicht gleichgültig hin. Er gab Präpotenzki einen Rippenstoß und sagte, »Siehst du wohl, du Schafskopf, wie hoch und uns sitzt. Von dir sagt keiner was.« »Selber Schafskopf«, erwiderte der geärgerte Lehrer ebenso leise. Powertownia sann einen Augenblick nach. Dann packte den Diakon fest am Arm, stand mit ihm zusammen auf und sagte in beider Namen, »Wir wollen eilig dein Gedächtnis ehren, und sollten Jahre vorübergehen, o lichter Geist, lass dich erflehen, woll unserer Bitte Erhörung gewähren.« Hierauf setzen sie sich wieder unter donnernden Applaus. »Siehst du wohl, und du weißt wieder nichts zu sagen«, wandte sich Apchilla vorwurfsvoll an den Lehrer. Powertownia aber war schon wieder aufgesprungen und redete die Hausfrau also an. »Du bist genannt Matrona und aller Frauen Krona. Hurra!« »Oh, dieser Hauptmann, er ist die Seele der Gesellschaft«, meinte die Postmeisterin geschmeichelt. »Und du erbringst doch immer das fertig«, ließ der Diakon dem Vanarva keine Ruhe. »Wollen wir alle Verse deklamieren?« »Ja, alle. Der Polizeichef muss anfangen.« »Warum denn nicht? Ich will's gerne versuchen«, sagte der Polizeichef. »Ganz ungeniert. Wer auch nichts weiß, braucht nicht mitzumachen.« »Anfangen, fixer Rittmeister. Was soll das, anfangen?« Der Rittmeister Prochontzew stand auf, hob sein Glas bis zur Höhe seines Gesichtes, sah durch den Wein gegen das Licht und fing an. Als der Despot entsagte seinem Thron, so durch abgefeimte Lügen, sein Opfer, Russland in den Schlaf zu wiegen und es alsdann noch schlimmer zu bedrohen, da ließ die Freiheit ihre Stimme erschallen. Und hätte Russland drauf gehört, ihm wär ein neuer Tag beschert. Die Fesseln wären abgefallen. Doch gleich dem Diebe, den der Morgen schreckt, hast schmählich du dich vor dem Freund versteckt. Der rief, der Juden Gräueltaten, der schnöde Abfall der Uniaten und alle Sünden der Sarmaten. Es komme alles auf mein Haupt. Ich trage es ohne viel Bedenken. Könnte ich dem Volk der Russen wieder schenken. Die Freiheit, die man ihm geraubt. Hurra! Alle tragen etwas vor. Nur du nicht! Fing der Diakon sich an Präpotenzki wendend wieder. Mein Freund, sag, was du willst. Wenn du trinkst und nichts vorzutragen weißt, dann bist du kein Mensch, sondern bloß eine Pütte voll Wein. Lasst mich mit eurer Pütte in Frieden, ihr seid selbst eine, antwortete der Lehrer. Was? Schrie Abchiller gekränkt. Ich? Eine Putte? Und das wagst du mir ins Gesicht zu sagen? Ich? Eine Putte? Ja, natürlich. Was? Ihr könnt ja selber nichts vortragen. Ich? Nichts vortragen? Ach du dreifacher Dummkopf. Wenn ich bloß will, so trage ich dir so etwas vor, was du aufspringen und mir stehen zuhören musst. Na, versuch es doch mal. Gleich werde ich's auch, damit du dich überzeugst, dass ich tatsächlich auch den Oberkiefer bewegen kann. Mit diesen Worten erhob sich Abchiller, sah die ganze Gesellschaft mit weit aufgerissenen Augen an, richtete den Blick schließlich starr auf ein Salzfass, das in der Mitte des Tisches stand, und fing mit seinem tiefen, weichen Bass an. Eingeruhig und friedlich leben, Gesundheit und Wohlergehen und heilsames Wirken und Schaffen und Siege die Feinde und so weiter und so weiter. Abchilles Stimme griff immer höher. Stirne, Kinnbacken, Schläfe, die ganze obere Hälfte seines breiten Gesichts war mit Schweiß bedeckt und glühten in feurigem Rot. Die Augen krochen aus ihren Höhlen, auf den Wangen und an den Mundwinkeln zeigten sich weiße Flecke. Der Mund war weit aufgerissen, wie eine Trompete, und mit Dröhnen und Krachen entstieg ihm das Heil und Segen, das alle unbelebte Wesen im Hause erzittern machte, und die Lebendigen zwang, sich von den Plätzen zu erheben, ohne die erstaunten Augen vor dem geöffneten Munde des Diakons zu wenden, gleich nachdem der letzte Ton verklungen, im Chor einzufallen. Heil und Segen. Vanarva alleine wollte bei seiner Beschäftigung bleiben und gemächlich weiteressen. Aber Abchilla riss ihn mit Gewalt in die Höhe und sang ihn, fest am Arm haltend, Heil und Segen. Der Bürgermeister gab seinem Nachbarn eine blaue 5-Rubel-Note, die er dem Diakon weitergeben sollte. Was heißt denn das? Fragte Abchiller. Ja, der ganzen Verwaltung. Sing doch der ganzen Verwaltung und dem christlichen Heer, bat der Bürgermeister. Der Diakon steckte die Note in die Tasche und stimmte nochmals an. Und der ganzen Verwaltung und dem christlichen Heer, Heil und Segen. Hier übertraf Abchiller sich selbst, und als er schloss, wagten nur noch der Vater Zachary, der an die Stimme des Diakons gewöhnt war, und der Bürgermeister einzufallen. Alle übrigen Gäste waren auf ihre Stühle gesunken und hielten sich an den Lehnen, dem Tisch oder ihren Nachbarn fest. Der Diakon war höchst befriedigt. »Sie haben einen wunderbaren Bass«, sagte die Petersburger Dame, die zuerst wieder zu sich gekommen war. »Ach Gott, es war ja nicht deswegen. Ich wollte nur zeigen, dass ich kein Feigling bin und sehr gut etwas vortragen kann.« »Schau, schau, wer ist denn hier feige?« mischte sich Zachary ins Gespräch. »Vor allem ihr selber, Vater Zachary. Ihr könnt ja nicht mal mit dem Vorgesetzten richtig sprechen. Ihr fangt gleich an zu stottern.« »Das ist wahr. Ich komme leicht ins Stottern, wenn ich mit einem Vorgesetzten rede. Aber du hast gar keinen Respekt vor Höherstehenden.« »Ich? Mir ist ganz gleich, ob ich dem Bischof selber oder mit einem einfachen Mann rede. Der Bischof sagt zu mir, so und so, mein Bester, und ich antworte ihm gerade so. Ganz recht, so und so, Eure Eminenz. Heute nicht. Ist das wahr, Vater Zacharie? Fragte der Arzt, der dem Diakon gern etwas am Zeuge flicken wollte. Ihr flunkert, sagte Benfgtao mit der größten Seelenruhe, ohne seine sanften Augen vom Diakon zu wenden. Er knickt auch vor dem Bischof zusammen. Allerdings. Nie und nimmer. So was kommt bei mir nicht vor, rief der Diakon, sich in die Brust werfend. Wäre das auch möglich? Wollte ich mich um alle kümmern, ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Was hat denn der Bischof so viel zu bedeuten, wenn ich jetzt Tag für Tag von einer Person beobachtet werde, die viel mehr zu sagen hat als so ein Bischof? Du meinst wohl mich, sagte der Arzt. Wie sollte ich denn darauf kommen? Nein, das meine ich nicht. Wen denn sonst? Hast du die neuesten Zeitungen gelesen? Was hat denn darin gestanden? Fragte die Petersburger Dame, die sich wie ein Kind amüsierte. Auf Befehl des Oberhofpredigers Baschow ist der kaiserliche Kirchenmusikdirektor auf Reisen geschickt worden, um in ganz Russland Messe vor die Hofkapelle seiner Majestät anzuwerben. Er steht im Rang eines Generals und hat eine Unmenge an Orden. Der Bischof ist nichts neben ihm, denn bei seiner Majestät ist er schon der Kutscher, der auf dem Bock sitzt, Oberst. Na also, dieser Musikmeister reist nun unerkannt als ganz einfacher Mann gekleidet, damit die Bäste sich in seiner Gegenwart nicht absichtlich anstrengen, denn er will wissen, was sie für gewöhnlich zu leisten imstande sind. Der Diakon wusste nicht, was er weiter sagen sollte, aber der Arzt ließ nicht locker. Nun, und was weiter? Was weiter? Der Herr Musikdirektor befindet sich jetzt schon 4 Wochen in der Stadt. Merkst du was? Ich sehe ihn jeden Sonntag in seinem blauen Rock unter den Kleinbürgern in der Kirche stehen. Er ist meinetwegen da, aber wie verhalte ich mich dazu? Ein anderer würde sich schreien die Beine ausreißen, um den kaiserlichen Abgesandten zu gefallen. Würde ihn zu sich einladen, ihm Schnaps und Tee versetzt, nicht wahr? Ich tue nichts dergleichen. Mag er 10-mal kaiserliches Musikus sein, mir ist ganz wurscht. Ich halte mich ans Gesetz. Du hast mir nach dem Gesetz zu handeln, mein Lieber. Und magst du das nicht? Dann erzähl. Glückliche Heimreise. Das ist natürlich alles Schwindel, wandte sich der Arzt an Zacharie. Schwindel, erwiderte dieser seelenruhig. Er hat ein wenig über den Durst getrunken. Da hören wir bis morgen kein wahres Wort mehr. Er wird jetzt ohne Ende fantasieren, groß tun. Abhiller war trotzdem gekränkt. Es schien ihm, als glaubte man jetzt auch nicht mehr, dass er kein Feigling sei, was ihm unerträglich war. Daher fing er wieder von seiner Tapferkeit an zu sprechen und wollte sofort auf die schwerste Probe gestellt sein. Ich will allen beweisen, dass ich hier der Tapferste bin. Und ich werde es. Prahlt lieber nicht damit, Vater Diakon, sagte der Major. Manchmal wird auch der Tapferste von Angst gepackt, und der Feigling leistet, was keiner von ihm erwartet hätte. Ja, pfeif ich drauf! Los! Ja, was soll denn eigentlich losgehen? Ich will euch lieber ein Beispiel vorführen. Auch gut, nur immer zu. Ende des 6. Kapitels, gelesen von Scheikmar.